Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 13. Die Verstoßung aus dem Paradiese. Zweiter Teil. Und als der Adam ansichtig wurde des Engels, erschrak er über die Maßen samt seinen Angehörigen, so dass er nicht reden konnte, auch nur ein Wort zur Entschuldigung, und war wie starr vor zu großem Entsetzen, denn nun fing er erst an zu gewahren, was er und alle die Seinen getan hatten vor dem Angesichte Jehovas. Da warf er sich auf sein Angesicht nieder vor dem Engel des Herrn und weinte und flehte überlaut um Erbarmen, denn das flammende Schwert hatte ihm die Augen geöffnet, und er sah in diesem Schauderlichte der strafenden Gerechtigkeit die ganze Schwere und Größe des namenlosen Unglücks, in welches er sich und alle die Seinen durch seinen Leichtsinn gestürzt hatte. Aber der Engel stand mit verbundenen Augen und zugestopften Ohren, wie ihm die Liebe des Vaters befohlen hatte, und sprach lauter denn alle Donner aus der Macht und der Kraft Jehovas: In der Gerechtigkeit ist keine Gnade und im Gerichte keine Freiheit, darum fliehe, getrieben von der strafenden Gerechtigkeit, damit nicht ereile deinen säumenden Fuß die Gerichte Jehovas. Denn die Strafe ist der Lohn der Gerechtigkeit. Wer ihn nimmt, wie er ihn verdient hat, der kann noch auf Erbarmung rechnen. Wer aber widerstrebt der Gerechtigkeit und ihren Folgen, der ist ein Verräter der unantastbaren Heiligkeit Gottes und wird anheimfallen den Gerichten dessen, da keine Freiheit mehr ist, sondern die ewige Gefangennehmung in dem Zorne der Gottheit. Darum fliehe und weine und flehe da, wohin dich deine Füße tragen werden und wo sie dir ihren Dienst versagen werden, da bleibe. Weine, flehe und bete, damit du nicht zugrunde gehst und die Eva und alle durch dich. Und siehe, da erhob sich der Adam wieder und wollte fliehen nach dem Befehle Gottes durch den Engel. Aber siehe, er konnte nicht, denn seine Füße waren wie gelähmt. Und er fing an zu zittern und zu beben am ganzen Leibe, denn es gemahnte ihn die große Furcht vor dem Gerichte Gottes, das ihm angedroht hatte der Engel des Herrn. Da fiel Adam wieder nieder auf sein Angesicht und weinte und schrie überlaut: Herr, du allmächtiger, großer Gott, in deiner großen Glorie aller Heiligkeit, verschließe nicht das Herz deiner unbegrenzten Liebe und Barmherzigkeit mir Schwachem vor dir und schenke mir nur so viel Kraft, dass ich unwürdigster zu fliehen vermag vor deinen Gerichten nach deinem allerheiligsten Willen, dem untertan sind alle deine Geschöpfe, wie ich vom Scheitel bis zur Sohle. Herr, erhöre mein Flehen. Und siehe, da sprach die ewige Liebe durch den Mund des Engels, wie ich jetzt durch deinen unreinen Abel. Abel, siehe den Vater deines Leibes, ergreif ihm unter die Arme, und siehe sein Weib, die Eva, die Mutter deines Leibes, schmachten auf der Erde, und richte sie auf, damit sie beide und alle übrigen durch dich gestärkt werden zur Flucht, und der gute, heilige Vater Freude an dir habe, da du Liebe erzeigst deines Leibes schwachem Vater, wie auch deiner hinfälligen Mutter, und so auch allen deinen Brüdern und Schwestern, ob sie gesegnet oder nicht gesegnet sind, denn deine Kraft wird sie stärken, und die Fülle des Segens in dir wird sie erquicken. Und so mit der Hand der kindlichen Liebe und mit der Hand der brüderlichen Treue führe sie ja mit aller Geduld und Liebe bis zur Stelle, die ich dir dadurch anzeigen werde, dass sie alle erschöpft niedersinken werden. Da bleibe und lasse ausruhen die Ermüdeten, und du sammle dich da vor mir, damit ich dir Kräfte verleihe, in der großen Fülle zur Stärkung für deine Eltern nach dem Maße ihrer Benötigung und Annahmefähigkeit und zur Erquickung deiner Brüder und Schwestern nach ihrem Bedarf und nach ihrer Aufnahmefähigkeit. Und nun tue, was ich dir befohlen habe, aus Liebe für sie und aus Gehorsam gegen mich. Und siehe, da wurde der fromme Abel von großer Barmliebe durchdrungen, kniete nieder und dankte Gott aus dem innersten Grunde seines Herzens, in Tränen zerfließend, und ergriff dann, gestärkt von oben, die Hände der schwachen Eltern und tat aus großer Liebe, was ihm der Herr befohlen hatte. Und als der Adam gewahrte seinem Sohn ihm helfen und der Mutter auch, wie allen übrigen, da sprach Adam gerührt: O du mein lieber Sohn, da du kannst mir zu helfen in dieser unserer großen Not, so nimm denn auch all meinen Segen hin zum Danke und zum Troste deines schwachen Vaters und deiner schwachen Mutter. Und danke du dem Herrn, der du noch würdig bist der Liebe des heiligen Vaters an meiner und unserer aller Stadt, die wir uns unwürdig gemacht haben, auszusprechen seinen allerheiligsten Namen. Und so lass uns denn fliehen nach dem Willen des Herrn. Und siehe, da schwang der Engel das Schwert der Gerechtigkeit, und sie flohen sämtlich eilenden Schrittes Tage und Nächte fort und fort ohne Ruhe und ohne Rast. Und so gelangten sie in das schon bekannte Land, da die Sonne über ihrem Scheitel stand und heftig brannte. Und kein Gras war zu sehen auf dem Boden ringsum, bis in die weiten Fernen, und auch kein Baum und kein Gesträuch. Und siehe, da sanken Adam und Eva mit den übrigen ermattet und ganz erschöpft in den heißen Staub zur Erde nieder und schlossen ihre Augen, von der Macht des betäubenden Schlafes gedrückt, und schliefen wie bewusstlos, gefesselt von den Schlingeln der Schwäche in der Ungnade. Und siehe, da trat der Engel des Herrn, der sie bisher sichtbar verfolgt hatte, hin zum Abel, der da stand in vollster Frische der Macht und Kraft von oben und sprach: Abel, siehe, von allen Opfern, die du in aller Reinheit deines Gemütes dem Herrn der Heiligkeit dargebracht hast, war keines größer als dieses und keines ihm so wohlgefällig. Daher nimm nach dem Willen von oben dieses Schwert der Gerechtigkeit aus der Hand deines Bruders von oben, denn siehe, so sind wir Kinder eines und desselben heiligen Vaters. Und walte und schalte damit nach der Macht der Weisheit und nach der Kraft der Liebe zum Besten der Deinigen und entzünde in ihnen die schwach gewordene Kraft des Lebens und mache erbrennen die Liebe zur Liebe des heiligen Vaters von Neuem und fache an die Flamme der gerechten Furcht Gottes in ihren Herzen. Ich aber werde dich nicht verlassen, sondern unsichtbar und, wann du willst, auch sichtbar an deiner mir übergeliebten Bruderseite stehen, allzeit bereit, dir zu dienen in dem Willen des Herrn. Denn siehe, die Übergabe des Schwertes aber bedeutet deine vollste Freiheit gleich der meinigen. Und so ist der Wille des Herrn der Deinige geworden und hat dich gestellt über alles Gesetz und hat die Gebote gemacht zu deinem Eigentume. Und nun bist du gleich mir ein unsterblicher Sohn der Liebe des heiligen Vaters im reinen Lichtreiche der freien Geister. Und nun tue nach deiner Liebe und deiner Weisheit deinen Eltern und Geschwistern des Leibes. Ende dieses Kapitels.